1 live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, straight to beats, break beats, Indie. Ich freue mich zum Beispiel auf neue Musik der Londoner Folkband Bears Den und vieles, vieles mehr, so hoffe ich zumindest, während bei der Weltmeisterschaft in Brasilien die ersten Teams jetzt so langsam sich damit befassen müssen, ihre Koffer wieder zu packen. Und dazu zählt auch, ihr habt es vielleicht gehört, Südkorea und die britischen Teams sowieso. Ich wage heute einfach mal eine schottische Eröffnung. Also musikalisch sind die Jungs und Mädchen ja doch etwas weiter, als das fußballerisch derzeit der Fall ist. Ich würde gerne beginnen mit einem älteren Titel von Hudson Mohawk aus Glasgow, aus seiner EP Satin Panthers aus dem Jahr 2011, und drifte dann direkt drüber ins aktuelle Glasgow mit einem Titel des Duos Globals. 1Live 4, Ladies and Gentlemen, gerade gehört das Glasgow-Duo Globals, das sich tatsächlich in der Spur von Hudson Mohawk aufhält mit den üblichen Wenns und Abers. Hier im Hintergrund Drum and Bass, haltet euch bitte fest, aus Utrecht, Niederlande. Der Mann ist großartig, lief hier schon des Öfteren. Soeben erschien sein Album Sounds of the Deep mit einer ganzen Reihe von Remixen. Einer darunter stammt von dem Wiener Paul S.G. Ich rede hier von MAV, M-A-V geschrieben, aus Utrecht, den wir hier hören. Sounds of the Deep, sein Album hier ein Track, Open Your Mind im Paul S.G. Remix. Einige Tracks in einer Linie nach diesem hier von The Acid möchte ich gerne sagen, was ich hier zuletzt in den letzten Minuten gespielt habe. 1 Live 4. Time. Wunderbar. Erlaubt an dieser Stelle einen kurzen Rückblick auf die vergangenen Minuten, in denen ich einige Tracks gespielt habe. Diesen klammere ich im Moment nochmal aus. Davor habe ich zwei sehr vorwärts gedachte Drum-and-Bass-Titel gespielt von zwei Produzenten hintereinander, die üblicherweise auch schon mal Seite an Seite produzieren, sprich gemeinsam und im Übrigen auch ein gemeinsames Label betreiben, das heißt Narratives Music. Die Rede ist von zuletzt gehört Escher, der auf dem neu aktivierten Label der Drum-and-Bass-Legende Doc Scott, die Ende Juli einen Besuch auf dem Juicy Beats Festival in Dortmund machen wird, die eben Escher, der auf dem Label von Doc Scott, 31 Records heißt das, dessen Aktivitäten weit in die 90er Jahre zurückgehen. Das Label lag brach, ist jetzt seit einiger Zeit wieder aktiviert worden und glänzt mit wirklich sehr mutigen und ich habe es eben schon gesagt, nach vorne gedachten Produktionen, die oft in der sogenannten Halftime kommen, also extrem langsam wirken, tatsächlich aber auf den üblichen 170 bis 174 Beats pro Minute laufen. Prototyp dieser Entwicklung oder Prototypen dieser Entwicklung hat letztlich D-Bridge vor einigen Jahren schon geschaffen, so dass wir immer mal wieder Drum-and-Bass-Tracks hören, die so etwas Cineastisches haben, so etwas Großes, Majestätisches. Escher, eben gehört mit einem brandneuen Titel, der eben auf 31 Records erschienen ist, Spirit Bounce. Und davor habe ich seinen Partner gewissermaßen gespielt, der heißt Blocks. Und der hat jetzt auch eine eigene EP vor kurzer Zeit veröffentlicht, die Seance-EP, aus der ich einen Titel gespielt habe. Und ich gehe noch einen Schritt zurück. Davor haben wir einen merkwürdig repetitiv getakteten Stepper, wenn man so will, Drum-and-Bass-Stepper aus Neuseeland gehört. Das Album des dort wohnhaften Doze mit dem Titel Mind the Future wird in den höchsten Tönen gelobt und ich kann mich dem nur anschließen. Es hat eine wunderbare Flanke, eher souliger, mellow geratener Titel, aber auch sehr solide Rocker. Mind the Future aus dem Album von Doze, dann eben Musik. Und abgeschlossen habe ich diese Reihe mit einem Titel des Trios The Acid, das viele vielleicht noch gar nicht kennen werden. Diejenigen unter euch aber, die ein Ticket besitzen für das diesjährige Haldern Pop Festival, werden aller Voraussicht nach die Band dort live erleben können. Ein Trio, das sich in wunderbar zerbrechlichen, fragilen, könnte man auch sagen, Tracks ergeht, so leicht zirpende Gitarren, die die drei Macher nicht daran hindern, so von hinten plötzlich einen gedämpften Techno-Beat nach vorne zu schieben. Ich finde das ganz, ganz großartig. Fame ist der Titel, den ich gespielt habe aus dem Album Liminal, das in den ersten Juli-Tagen erscheinen wird. Ich will hier nicht zu viele Namen droppen, aber erwähnt seien diese drei immerhin. Rye X, der Sänger, ist Australier. Dann gibt es einen amerikanischen Produzenten innerhalb dieses Trios, Steve Nalepa, von dem ich noch nicht gehört habe. Und dritter im Bunde ist Adam Freeland aus dem englischen Seebad Brighton, der groß geworden ist mit einer musikalischen Bewegung der späten 90er Jahre, den sogenannten New Breaks, der unfassbar rockige Tracks gemacht hat und sich auch nicht zu schade war, Nirvana zum Beispiel für den Dancefloor zu remixen auf unglaubliche Art und Weise. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, seine Version von Nirvana, das war wirklich was für die absolute Peak Time. Ich möchte aber ein anderes Werk von Adam Freeland, das einmal mehr zeigt, wie er gewachsen ist, wie er weitergedacht hat, bringen. Eins aus dem letzten Jahr ist es, glaube ich. Das ist die Summertime Sadness im Adam Freeland Remix. Ich glaube, den Interpreten muss ich gar nicht nennen. Könnte es aber doch tun. Es ist natürlich ein Titel vom letzten Lana Del Rey Album Summertime Sadness hier im Adam Freeland Remix. Was für eine monströse Hauswumme, die im Übrigen keine Verbeugung vor Inter Mailand ist. Man könnte das fast glauben, sondern vor einem Liars des Drum and Bass Produzenten Groove Rider, Inter Warriors, hat er sich für gelegentliche Zwecke und Aufnahmen mal genannt. Und tatsächlich, wer genau hinhört bei den Vocal Snippets oder auch den Bässen, der wird eine gewisse Nähe dieses Produzentenduos zum Genre Drum and Bass heraushören können. Dusky machen sowieso großartige Tracks. Inter ist einer aus ihrer neuen 12er. Love Taking Over. Diesen Track hier halte ich für einen echten sogenannten Grower, der wächst. Er kommt von dem italienischen DJ und Produzenten Luca Bacchetti, findet sich auf seiner OVO EP. The Space Between Us. Luca Bacchetti, Musik aus seiner OVO-EP, die soeben erschienen ist. Der Italiener lebt in Barcelona. Also ein wunderschöner, leicht pathetischer Track unter der Sonne Südeuropas produziert. Letztere Bemerkung ist natürlich blanke Spekulation. Vielleicht war er ja auch einige Tage in Alaska, obwohl es da ja neuerdings auch relativ warm sein soll. Vor wenigen Minuten ging die Partie Algerien gegen Südkorea zu Ende. Trotz guten Kampfes hat sich Südkorea ergeben müssen, kämpften sich zwar nochmal heran, Endergebnis aber 4-2 für Algerien, sodass niemand morgen in Südkorea sagen wird, dass dies heute ein guter Tag gewesen ist. Zumindest die meisten werden nicht so denken. Einige von euch werden die alte Ice Cube-Nummer noch kennen. It was a good day. Ich habe hier eine südkoreanische Version davon. Die stammt von Lee Sang und heißt Flieg hoch, fly high. Dann die Infos, dann geht's hier weiter mit 1-3-4. Nee, stopp, falscher Track. So, bis gleich. I got to go. 손을 들어. 어떤 사랑에 난 호기진 벨 채우는 개 마냥 사랑에만 미쳐 친구고 일이고 다 버리고 불철주야 사랑이 전부야 그렇게 외치다 결국 이별이 들이닥쳐 괜히 난 죄 없는 벽을 쳐 떨리는 손으로 붕괴를 감던 그때 그때 난 참 바보 같았지 Jetzt habe ich diesen älteren Titel gespielt, da aus Südkorea. Jetzt musste ich die ganze Zeit daran denken, wie das damals war. Das ist viele Jahre her. Ich habe immer gesagt, die Musikmesse Popcom hätte nie aus Köln weggehen sollen. Bei aller Wertschätzung, aufrichtiger Wertschätzung für das, was gewissermaßen das Nachfolgefestival in An- und Abführung CO Pop seit vielen Jahren leistet. Aber als die Popcom nach Berlin ging, das ist ja doch schwer auseinandergefadet. Die Wege waren soweit, ich will da gar nicht groß drüber fabulieren. In Köln war die Messe einfach kompakter. Man hatte damals die Gelegenheit, auch Südkoreanern in die Arme zu laufen. Und der Tatsache verdanke ich einen Sampler mit koreanischer Musik. Der ist uralt, auf dem ich zufällig die eben gehörte Nummer von, Achtung, ich sag's nochmal, Lee Sang mit dem Titel Fly High entdeckt habe. Ich habe versäumt, vielleicht schon innerhalb der jetzt abgelaufenen Zeit, innerhalb dieser Sendung, darauf hinzuweisen, dass mir ganz exklusiv für die heutige Show ein brandneuer Titel des Schotten Rusty zugespielt worden ist, den ich natürlich im Laufe dieser Show auch noch spielen möchte, nutze aber die Gelegenheit nochmal auf das phänomenale Grime Crunk R&B-Album von Rusty aus dem Jahr 2011 zurückzugreifen. Glass Swords hieß es, heißt es und hat bis heute eigentlich immer noch Einfluss und hohe Aktualität, wie der Titel, der gleich kommen wird, danach aus den Niederlanden vielleicht verdeutlichen könnte. Hier ist zunächst Rusty mit Surf, einem Titel aus seinem Glass Swords betitelten Album aus dem Jahr 2011.

großer Track. Nie gehört diesen Mann. Matt Harris heißt er bürgerlich. Hieroglyphics nennt er sich. Und was wir hier gerade gehört haben, erneut in der sogenannten Halftime, ist der Bay City Ballers Club aus einer EP, die gleichbedeutend mit einer neu gestarteten Serie ist. Ich will es nicht zu kompliziert machen. Binary Volume One, so heißt das Ganze, das von dem britischen Drum and Bass Label Critical Music gestartet wird. Also Binary Volume One featured gewissermaßen Hieroglyphics. Davor habe ich den niederländischen Produzenten Dian Custom gespielt mit einem Titel aus seiner soeben erschienenen Bliss-EP, die aus meiner Sicht rhythmisch so doch ziemlich augenfällig Kontakt aufnahm mit dem, was wir vorher von Rusty gehört haben. Relativ zu Beginn der Sendung habe ich einen Titel des Utrecht-Produzenten MAV gespielt im Remix von Paul S.G., den ich übrigens bis vor kurzer Zeit für einen Amerikaner hielt, was falsch ist. Er lebt in Wien, ist vor 5 Jahren, ich habe jetzt doch mal, bin ihm so ein bisschen hinterhergestiegen, ist vor 5 Jahren von der Ikone des atmosphärischen Drum and Bass von LTJ Bookham gewissermaßen entdeckt worden, nachdem die beiden auf einem Produzentenportal, das einige von euch gegebenenfalls kennen werden, ich glaube es heißt AIM, A-I-M, geschrieben, sich kennengelernt hatten, einige Files ausgetauscht hatten und Bookham fortan völlig hin und weg von dem war, was jener Paul S.G. anstellt. Das sind eben sehr melodische, treibend atmosphärische Tracks, auf denen er immer wieder auch melodische Bläser, Trompeten insbesondere zum Einsatz bringt. Ich habe einfach mal einen weiteren Titel von Paul S.G. hier gewissermaßen im Köcher. Die süßen Sonntage, die Sweet Sundays, hier ist Paul S.G. more time with me. True, spend more time with me. True, spend more time with me. True, spend more time with me. Music. Knopf Music. Auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Der Mann macht großartige Tracks aus Wien. Paul S.G. Dieser hier, der City Trip, ist ein weiterer aus der jüngeren Vergangenheit. Paul S.G. Ich habe ihn vor etwa 2 Jahren auf dem Good Looking Label von LTJ Bukem entdeckt, hatte aber nie so richtig den Griff auf seine Tracks gewissermaßen. Aber wenn es dann mal passiert, so wie in der heutigen Nacht, dann passiert's richtig. Merkwürdig, dass Zed Bias, der mit dem Two-Step groß geworden ist, sich nie in Drum and Bass Gefilde verirrt hat, bis heute. Hier erleben wir ihn als Remixer des angloamerikanischen Acts Second City, I Wanna Feel, im Zed Bias Remix. Einen Titel habe ich vergessen nachzutragen, das tue ich gleich noch, da hatte Om Unit seine Hand dran, das war der Titel, den wir hier vor Paul S.G. gehört haben. Ooh. our souls will both collide in some great Elysium, way up in the sky, free from our shackles, our chains, our mouths, our brains. We'll open all the gates. We will walk careless straight into the light. I've never felt so enlightened. Every page I turn, I only find myself feeling more alone, posing questions to a silent universe. My very thoughts are cursed, they just seem to multiply forever in my mind. Brother, don't grow up. Brother, please never. Wir sind hier bei 1Live4, haben gerade einen Titel von Submerse gehört, auf den ich gleich nochmal kurz zurückkomme. Davor eine großartige Londoner Folkband, die insbesondere dann gut ist, wenn sie ihren Songs Bläser hin, Bläser her, da waren eben welche zu hören, ein doch weitestgehend akustisches Ambiente verleiht. Es gibt bisher von Bearsden ausschließlich EPs und der neue Song Elysium, den ich da eben gespielt habe, ist Vorbote einer weiteren EP, wenn meine Informationen hier stimmen. Die letzte war versuchsweise so ein bisschen elektrischer, rockiger geraten, gefiel mir nicht ganz so gut. Die Band ist großartig und hat mir auf einem Haldern-Festival, ich glaube vor 2 Jahren ist es gewesen, fast die Tränen in die Augen getrieben. Ich übertreibe nicht. Ich möchte Titel nachtragen, die ich gespielt habe. 2 Tracks, die so mit Elementen der frühen Jungle-Musik natürlich auch spielten. Da ist mir einer untergeraten von Faulty DL, den will ich schon seit Wochen spielen. Hip Love heißt er, der vor 2, 3 Jahren erschienen ist, den ich deshalb gespielt habe, weil es von dieser Nummer auch einen Jamie XX Remix gibt und mir unmittelbar vor der Sendung noch ein neuer Jamie XX Titel auch in die Hand gekommen ist. Ich will versuchen, den innerhalb dieser Sendung noch zu spielen. Und dann habe ich Om Unit mit More Sounds gespielt, also die beiden Produzenten mit dem Titel Nuff Music. Im Verlauf des Juli wird auf dem Cosmic Bridge Label, das Om Unit gemeinsam mit Chrome Star betreibt und auf dem, es ist ein junges Label, aber bis hierhin wirklich sehr viel kosmisch anmutende Musik veröffentlicht worden ist. Auf diesem Label wird eine sogenannte Various Artists Label Compilation erscheinen. Om Unit Presents Various Artists Cosmology, so der Titel. Und ich konnte nicht an mich halten und habe da eben schon mal etwas rausgespielt. Dieser Submerse, den wir hier gerade gehört haben, kommt aus dem Nordwesten Englands, macht unheimlich milde, ambiente, entspannende Tracks, hat bisher noch kein Album gemacht. Der Titel, den ich gerade spielte, der kommt von seinem Debütalbum, das wir im Juli erwarten, Slow Waves, heißt es, dass er mit seinem lieblichen Sound auch durchaus schnellere, noch besser tanzbarere Tracks produzieren kann, hat er unter anderem vor ziemlich genau 2 Jahren auf seiner EP Tears bewiesen, von der ich hier nochmal einen Titel von Submerse spielen möchte. We'll be right back. Ich habe da eben noch eine Hausnummer mit ausgesprochen auffühlender Bassline gespielt. Die stammt von Distro, ist der Titeltrack seiner aktuellen Meltdown EP. Ihr habt's gehört, das Weltmeisterschaftsspiel zwischen USA und Portugal innerhalb der sogenannten deutschen Gruppe ist soeben angepfiffen worden. Solltet ihr interessiert sein an Zwischenständen, aber selber gerade aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass ihr mit dem Wagen unterwegs seid oder wie auch immer, nicht in der Lage sein, das Spiel gerade aktiv zu verfolgen. Ich will gerne versuchen, Zwischenstände bis zum Ende dieser Sendung um 1 Uhr, sprich bis zur Halbzeit natürlich, dann hier durchzugeben. Ich kann das tun, denn die Mattscheibe flimmert hier nicht unweit von mir. Und da immer mal einen Blick drauf zu werfen, das sollte zu schaffen sein. Aus den USA, Sons of Magdalene. Someone ganz kleiner Break an dieser Stelle, nachdem das vielleicht mal vorweg die Portugiesen wie die Feuerwehr losgelegt haben, viel Ballbesitz, die Amerikaner hinten reingedrängt und prompt auch nach 5 Minuten mit 1-0 in Führung gegangen sind gegen die USA. Das ist auch der aktuelle Spielstand nach jetzt knapp 15 gespielten Minuten. Wir haben in dieser Zeit gehört, gerade das Brooklyn-Duo Phantogram Voices ist das neue Album der beiden, das eine ganze Reihe wirklich ausgesprochen druckvoller Nummern hat, sehr hymnischer, euphorischer Tracks. Eine davon habe ich gespielt, gerade gehört aus Voices, richtig. Und davor habe ich zum wiederholten Mal ein Paar aus Australien gespielt, White Hex nennen die beiden sich und zielen mit Golden Knights ebenfalls in die Richtung Elektropop. Bei ihnen ist das alles etwas kühler, etwas schärfer geschnitten geraten, nicht ganz so heavy bass lastig wie einige Tracks auf dem Phantogram Album. Davor leicht ins Sentimentale, ins Dunkle gewendet. Sons of Magdalene. Dahinter steckt der Amerikaner Joshua Eustis, den einige möglicherweise kennen werden aus seiner viele Jahre währenden Zusammenarbeit mit Charles Cooper. Die beiden nannten sich Telefon Tel Aviv und mussten dieses Projekt zumindest in dieser Zusammensetzung beenden durch den tragischen Tod von Charles Cooper Anfang 2009. Joshua Eustis macht als Sons of Magdalene weiter. Er hat dieses Projekt bereits 2007 gegründet und Move to Pain ist sein neues Album, das jetzt am 24. Juni erscheinen wird. Ich habe vor einer Weile schon angekündigt, ich habe hier exklusiv einen neuen Track des Schotten Rusty, der so überdreht, so fiebrig, so durchgeknallt ist, dass ich ihn schon die ganze Zeit so ein bisschen vor mir herschiebe. Ich denke immer, es ist vielleicht noch ein bisschen früh, er haut einen so richtig aus der Spur. Also, aufgepasst, hier kommt Rusty mit einem brandneuen Track. Man hat mir gesagt, sage bitte nichts weiter dazu, nur die Information Rusty und Raptor. Denkt bitte nicht, ich wäre hier so ein blinder Befehlsempfänger, aber der fraglichen Plattenfirma Warp ist das, wollte ich diesen Gefallen dann letztlich nicht abschlagen. Klare Sache, Rusty. We'll be right back. We'll be right back. Dieser Mann ist wirklich schlicht und ergreifend großartig. So eine tiefe Musikalität in seinen Tracks, die weit mehr sind als einfach nur Dance-Tracks. Lone heißt er, Reality Testing ist das Album, das teilweise auch mit richtig swingenden Drumbeats daherkommt und trotzdem wirklich sehr zielorientierter, straighter Techno ist, wie zumindest hier auf den letzten Metern. Vor Lone habe ich jemanden gespielt aus Boston, einen gelernten Schlagzeuger, dessen Musik sich zumindest ansatzweise in der Spur des davor gehörten Rusty befindet. Dieser Mann heißt Lost Midas und ist ebenfalls ein Meister, sagen wir mal, glitschender Musik, die zwischen diversen Tempi und Genres hin und her switcht. Und das, was der auf seinem Album Off the Course anstellt, das finde ich ganz, ganz großartig. Das ist somit das beste Album in diesem Genre, in dem früher Jungle, in dem Trap, in dem Footwork-Elemente immer mal so ansatzweise aufblitzen, in diesem Genre, diesem neueren Fusion-Genre. Das Beste, was ich seit einiger Zeit gehört habe. Lost Midas ist auch auf einem relativ eingeführten Label erschienen, True Thoughts, nämlich das britische Label, und Albumtitel nochmal gesagt, Off the Course. Im Übrigen erscheint das Album erst in wenigen Tagen. Zeit genug, da mehrere Sachen noch raus zu spielen. Hunger of the Pine. Hier ist ein neuer Titel der Leeds Band Alt J. Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up drawing, in case I need it. In my stomach or my heart, chainmail, hunger of the pine. Embracing, Assailed, and I'm wanting, waiting, love deferred, but I won't stay. No, you never said just what you wanted when you wanted, and I never talked to you when I was all about it. Oh, I don't wanna wait until the dawn and tell myself I learned by morning. But I never listened to myself and I never said one word about it. Myself, yeah, you could have lived happily and gone to somewhere else, someone else, somewhere else, but who would stand for me if you weren't standing there? I said, oh, it will never be, won't never be that way, but you're talking how it's different, small the words, it's more like still away, but now I see your face and everything. I make a song, sing it far away. Cause you never said just what you wanted when you wanted. Hey, and I never talked to you when I was so bad. Oh, I wait until the dawn and tell myself alone by the morning. And I never listen to myself. I never say a word about it. I said I know that I want it. Know that as soon as I got it, it'll change. I hate it. Every time I see some proof I'm caught, I want the wonder back. I want that chase, want that laugh. And I know it's lame, it's basic, childish, self-obsessed. Yeah, I know it's so absurd. But when I love it, I love it. All I want is that loving curve. But I won't say no. But I won't stay no. But I won't stay no. You can never say just what you want without it. What you wanted when you wanted, and I never talked to you when I was sorry about it. Oh, I don't wanna wait until the dawn and tell myself I learned by morning. Yeah, and I never listen to myself but never say one word about it. Hey, yeah. sind hier bei 134. Ich will versuchen, einen kurzen Zwischenstand zu geben. Hier im Hintergrund läuft der brasilianische Drum and Bass Producer SPY Back to Basics Chapter One, sein Album, das nun schon knapp 2 Monate alt ist. Nichtsdestoweniger großartiger Track hier, Dusty Fingers zusammen mit der großartigen Sängerin Diane Charlemagne, die bereits Goldies Timeless Album vor vielen, vielen Jahren veredelt hat. Davor ein Typ, der mich durch und durch fasziniert. Josh Brent ist sein Name. Nie von dem gehört. Die 213 EP ist es, aus der ich einen Titel gespielt habe, der sehr abstrakt, sehr soulig, mit Zügen sogar von Softrock, wenn man genau nach hinten in die Nummer reinhört, daherkam. Rough with a Smooth, so heißt dieser Titel, der einer von insgesamt 4 ist, die Josh Brent, der von der Isle of Wight kommt, produziert hat und von dem es heißt, er ist schon lange mit einem Fuß in der Szene, achtet aber immer darauf, dass er mit dem anderen bloß nicht da auch noch mit reinkommt. Josh Brent. Und davor habe ich gespielt, das will ich nicht verhehlen. Das war der Titel Nach Old Jay, ein Track aus dem neuen Album des Amerikaners How to Dress Well. Sehr zerbrechliche, gefühlige Folk-Elektro-R&B-Nummern, die er auf seinem Album What Is This Heart produziert hat. Hier Musik aus Ungarn. Chris Sue. This is real. Halbzeit in Brasilien zwischen Portugal und den USA steht es 1-0 durch ein frühes Tor für Portugal durch Nani. Meine Zeit läuft hier, was die heutige Show betrifft, langsam aus. Ich möchte die Zeit aber noch nutzen, mich bei dir und euch zu bedanken für deine eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Die Tür schließt für heute Drum and Bass Cologne. Es gibt eine neue Zwölfer. Der Mann ist auch schon lange dabei. Ich glaube, seine Produktionen gehen zurück bis in die 90er Jahre. Bob Humid zusammen mit Scale. Die neue Zwölfer hat in der A-Seite den Titel The Material und ist jetzt soeben herausgekommen. Bob Humid and Scale. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. Bombers. We listen for the whine of his missiles.